Die Umma am Boden verzweifelt und erlegen. Bei Allah, ich schwöre, wir opfern unser Leben, zerstören die Götzen, beleben die Sunna. Uns wurde versprochen, der Kufur geht unter. Die Blicke gesunken, die Brüste voller Demut. Eine Reise ohne Rückkehr, egal wie es weh tut. O Mutter, sei glücklich, mach dir keine Sorgen, unser Treffpunkt wird pünktlich und warte, bis wir dort sind. In Jannah bei Allah, wie herrlich ist nur dies, Kleider aus Seide und wunderschöne Huris. In Jannah bei Allah, wie herrlich ist nur dies, Kleider aus Seide und wunderschöne Huris. Die Jahre vergehen wie die Schmerzen im Brustkorb. Wie soll ich bleiben, mein Bruder? Ich muss fort. Ich will weit weg und nie mehr zurückkehren. Sie schauen uns an, als wenn wir verrückt wären. Ich gehe diesen Weg lang bis ans Ende der Route. Ich bitte Allah drum, dass ich für ihn blute. Die Augen am Tränen und werfe mich nie. Nach diesem Tod sterb ich nie wieder auf dem Wege Allahs, standhaft und fest. Ich werde auch bleiben, wenn mich die Mannschaft verlässt, auf dem Wege Allahs, standhaft und fest. Ich werde auch bleiben, wenn mich die Mannschaft verlässt. Takbir! Allahu Akbar! Walillahil Hamd!